Heute ist Freitag, der 10. April 2015. Mein Name ist Captain M und ihr hört den nach Möglichkeit wöchentlich stattfindenden Cowabunga Play Wochenrückblick. Und das ist ja ein Format, wo es darum geht, euch kurz und knapp über die Entwicklungen hier auf unserem Sender zu informieren. Also echte Interna kriegt ihr zu hören. Obacht, denn ich habe mich mit YouTube beschäftigt, beziehungsweise ich habe Content aufgenommen. Habe über die Ostertage Zeit gehabt, um Project Zomboid weiterzuführen, also die Let's Play-Reihe. Und diesmal war ich als Einbrecher unterwegs, der sich allerdings als ein echter Tollpatsch herausgestellt hat. Und ja, wen das interessiert, ich verlinke es natürlich an dieser Stelle. Meine Güte, was für ein merkwürdiger Charakter das war. Ansonsten mein Highlight, es kommt jetzt schon. Ich habe seit geraumer Zeit das Spiel Der Fall John Yesterday in meiner Steam-Bibliothek, beziehungsweise Yesterday. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, was vor einigen Jahren mal erschienen ist und dummerweise auf Deutsch beschrieben wird in Steam, aber nicht in Deutsch erhältlich, sondern nur in Französisch, Russisch und Englisch. Und darum habe ich es irgendwie noch nicht gespielt, weil ich immer dachte, nö, ich sehe das nicht ein, da gibt es ja bestimmt einen Deutsch-Patch und ja, naja, ich habe einen Deutsch-Patch gefunden. Der war allerdings nicht so einfach zu installieren, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Und es gab auch keine Beschreibung. Aber ich bin ja ein Tough Guy, ich habe es natürlich geschafft. Und wie ich das geschafft habe, Schritt für Schritt, erfahrt ihr in dem schnell geholfen Video zu Der Fall John Yesterday. Des Weiteren habe ich in der letzten Woche ja schon das Spiel Eternal Winter erwähnt, wo ich noch sagte, nee, dieses Spiel, also dieses Video kann ich so nicht veröffentlichen, weil es einfach nicht dem Spiel gerecht wird. Und in diesem neuen Indie Play habe ich mich dem Spiel ja geöffnet, habe mich dem wirklich gestellt und auch gesagt, ja, ich verstehe, glaube ich, das, was das Spiel mir vermitteln möchte. Und so ist, glaube ich, auf jeden Fall ein objektiveres und faireres Video erschienen, womit ich auch zufrieden bin. Also wer auf Survival steht, wer auf Schnee steht, wer auf Open World steht, wer auf reduzierte 3D-Grafiken steht und aus der First-Person-Perspektive gerne spielt, oder in der First-Person-Perspektive, so, jetzt habe ich's, der kann sich das durchaus mal anschauen. Ist auf jeden Fall ein sehr ruhiges Spiel. Aber irgendwie auch schön. Ja. Als nächstes geht in den kommenden Tagen ein weiteres von Format online. Das habe ich Bye Bye genannt. Und da geht es halt um Spiele, oder in dem Fall um ein Spiel, was ich das letzte Mal spiele. Aus unterschiedlichen Gründen. Ob das jetzt gut ist oder war oder ne, wie auch immer, das erfahrt ihr dann. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Und ich halte mir auch offen, in diesen Spielen, die ich dort vorstelle, in dem Format, dass mich das letzte Spielen, also dieses Video, was ich da aufnehme, Bye Bye, dazu nochmal dazu bewegt, mich umzuentscheiden. Ne, es kann natürlich sein, jetzt spiele ich das Spiel zum letzten Mal und während des Aufnehmens und Spielens merke ich, nein, ich kann mich nicht trennen. Dann werde ich mich auch nicht trennen. Ja, interessantes Experiment, vielleicht. Aber eins vorweg, kleiner Spoiler: Das kommende Bye-bye, das hat mich nicht dazu bewogen, das Spiel weiterzuspielen. So viel kann ich euch schon mal verraten. Ja, ansonsten gab es nicht so viel hier bei uns. Ich bin schon am Plan, was den nächsten Podcast angeht, und werde mich bei Zeiten mal mit dem 16-Bit-Marlow auseinandersetzen und mal fragen, was er zu meinem neuen Thema hält. Aber das wird noch nicht verraten. Ich habe mir da was Schönes ausgedacht, hoffe ich doch, was man als nächstes Hauptthema, also Talk to Me, verwenden könnte. Ja, ansonsten gibt es nächste Woche nur ein Spiel. Ich warte schon, dass es hier fertig installiert wird, denn es ist 60 GB groß, über 60 sogar. Und ich schaue auf einen Ladebildschirm. Ich schaue auf meine Bitrate, Download-Geschwindigkeit, meine ich. Und die ist gerade nicht so gut. Und das frustriert mich ein bisschen. Aber bis nächste Woche habe ich ja noch Zeit. Dreimal dürft ihr raten, welches Spiel das sein kann. In diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Tschüss!